Erst nachdem Jesus seine Worte zu den Leuten gesprochen hatte, ging er nach Kapernaum. Zweiter, ein Hauptmann hatte einen kranken Diener, der ihm sehr wichtig war und im Sterben lag. Dritter, als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er jüdische Älteste zu ihm. Er bat Jesus, zu kommen und seinen Diener zu retten. Vierter, als die Ältesten zu Jesus kamen, baten sie ihn dringend und sagten, dieser Mann ist es wert, dass du ihm hilfst. Fünfter, denn er liebt unser Volk und hat uns sogar unsere Synagoge gebaut. Sechster, Jesus ging mit ihnen. Als er aber nicht mehr weit vom Haus entfernt war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm. Sie sollten sagen, Herr, mach dir keine Mühe, denn ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Siebter, darum hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund werden. Achter, ich bin selbst ein Mann, der Befehle empfängt, aber ich habe auch Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Neunter, als Jesus das hörte, wunderte er sich über den Hauptmann. Er drehte sich zu der Menge um, die ihm folgte, und sagte, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Zehnter, und als die Boten in das Haus zurückkamen, fanden sie den Diener gesund. Elfter, am nächsten Tag ging Jesus in eine Stadt namens Nain. Seine Jünger und viele andere Menschen gingen mit ihm. Zwölfter, als er sich dem Stadttor näherte, trugen Leute einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, die Witwe war. Viele Menschen aus der Stadt begleiteten sie. Dreizehnter, als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Vierzehnter, er ging näher heran und berührte den Sarg. Die Träger blieben stehen, und Jesus sagte, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Fünfzehnter, der Tote setzte sich auf und begann zu sprechen. Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Sechzehnter, alle Menschen bekamen Angst, aber sie lobten Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns erschienen, und Gott hat seinem Volk geholfen. Siebzehnter, diese Nachricht über Jesus verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgebung. Achtzehnter, die Jünger von Johannes dem Täufer erzählten ihm alles, was geschehen war. 19. Johannes rief zwei seiner Jünger und schickte sie zum Herrn mit der Frage, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? 20. Als die Männer zu Jesus kamen, sagten sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt fragen, bist du der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? 21. In dieser Zeit hatte Jesus viele Menschen von Krankheiten, Leiden und bösen Geistern geheilt. Er hatte auch vielen Blinden das Augenlicht geschenkt. 22. Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt, Blinde können wieder sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden lebendig, und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. 23. Glücklich ist, wer sich nicht an mir stört. 24. Nachdem die Boten von Johannes gegangen waren, begann Jesus zu den Menschen über Johannes zu sprechen, was wolltet ihr sehen, als ihr in die Wüste gegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? 25. Nein, was wolltet ihr sehen? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die prächtige Kleidung tragen und in Luxus leben, findet man in den Palästen. 26. Nein, was wolltet ihr sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. 27. Er ist der, über den geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. 28. Ich sage euch, unter allen Menschen, die geboren wurden, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. 29. Alle Menschen, die zuhörten, und auch die Zöllner erkannten Gottes Gerechtigkeit an, weil sie sich von Johannes taufen ließen. 30. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer aber lehnten Gottes Plan für sich ab, weil sie sich nicht von Johannes taufen ließen. 31. Wem soll ich die Menschen dieser Generation vergleichen? Wem sind sie ähnlich? 32. Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und einander zurufen, wir haben euch Flöte gespielt, aber ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen, aber ihr habt nicht geweint. 33. Denn Johannes der Täufer kam und aß kein Brot und trank keinen Wein, und ihr sagt, er hat einen Dämon. 34. Der Menschensohn kam, aß und trank, und ihr sagt, seht, dieser Mann ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. 35. Doch die Weisheit wird durch alle ihre Kinder bestätigt. 36. Einer der Pharisäer bat Jesus, bei ihm zu essen. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich an den Tisch. 37. Eine Frau in der Stadt, die als Sünderin bekannt war, erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers aß. Sie kam mit einem Alabastergefäß voller Salböl. 38. Sie stellte sich hinter ihn an seine Füße und weinte. Mit ihren Tränen begann sie, seine Füße nass zu machen, und trocknete sie dann mit ihren Haaren. Sie küsste seine Füße immer wieder und salbte sie mit dem Öl. 39. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er bei sich, wenn dieser Mann ein Prophet wäre, wüsste er, wer diese Frau ist, die ihn berührt, und dass sie eine Sünderin ist. 40. Jesus antwortete und sagte zu ihm, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Simon erwiderte, sprich, Meister. 41. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. 42. Weil sie nicht zahlen konnten, erließ er beiden die Schulden. Wer von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? 43. Simon antwortete, ich denke, der, dem er am meisten erlassen hat. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geurteilt. 44. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. 45. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Aber sie hat, seit sie hereinkam, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. 46. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Aber sie hat meine Füße mit Salböl gesalbt. 47. Darum sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, weil sie viel Liebe gezeigt hat. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. 48. Dann sagte er zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. 49. Die anderen Gäste am Tisch begannen zu denken, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergeben kann? 50. Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.